Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Kurzschlussreaktionen. Welche Kurzschlussreaktionen gab es in eurem Leben schon? Wann und warum seid ihr schon mal so richtig ausgetickt, ausgeflippt und habt Sachen getan oder gesagt, die ihr eigentlich so im normalen Zustand niemals sagen würdet, niemals tun würdet? Und vielleicht tut euch das Ganze im Nachhinein ja auch sehr, sehr leid. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, über eure Kurzschlussreaktion, ruft mich ganz einfach an, 0180 5678 111, oder faxt mir unter 0180 5678 110. Simone, 21 Jahre alt, ist jetzt dran. Ja, hallo Domian. Kurzschlussreaktion. Ja, genau. Also es war bei mir so, ich hatte vor ein paar Monaten eine Ausbildung angefangen, ein Büro. In einem Büro? Ja, genau. Mhm. Und ich verstand mich mit den Kollegen dort leider nicht so. Warum? Ja gut, diese Frau hat mich ziemlich beleidigt, also ich wäre eh dumm und... Ja, also es hat einfach nicht funktioniert. Du wärst eh dumm? Ja. Hat die zu dir gesagt? Ja, also von vornherein schon. Mhm. Keine nette Frau? Nee, nicht sehr, nee. Auf jeden Fall lief das halt nicht so toll. Und irgendwann hatte ich beschlossen, eines Morgens gar nicht mehr hinzugehen. Und dann habe ich erstmal das Telefon ausgesteckt, ne? Bei mir die Rollläden runtergemacht, mich erstmal ins Zimmer eingeschlossen. Bei dir zu Hause? Ja, genau. Ja. Dann habe ich überlegt, so, was mache ich jetzt? Weil die werden mich ja nach ein paar Stunden suchen, schätze ich mal. Und dann hatte ich überlegt, so, jetzt gehe ich in die Apotheke, ne? Und dann hatte ich mich entschlossen, Schlaftabletten zu kaufen. Bist du wahnsinnig? Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich sie gekauft und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Da habe ich mir eigentlich so dann ausgedacht, so, jetzt nehme ich halt mal ein paar, ne? Und vielleicht, also ich wollte mich nicht umbringen, nicht mit dem Vorsatz habe ich die gekauft. Eigentlich eher, dass mich vielleicht irgendjemand findet, meinen Vater oder so. Oder ein Bruder von mir, der wollte am Abend noch vorbeischauen. Wie viel hast du denn eingenommen? 10 Stück. 10 Stück. Ja. Du bist natürlich dann in Tiefschlaf gesunken. Relativ, ja. Wer hat dich wann gefunden? Also ich hatte die vormittags eingenommen und am nächsten Tag bin ich irgendwann mal aufgewacht. Ach, von alleine? Ja, von alleine. Also mir ist eigentlich in dem Moment nichts Großes passiert. Und dann hatte ich das einer guten Freundin erzählt und habe ihm gesagt, dass ich dann immer hingehen möchte. Und ich habe Angst, ne, mit denen, auch mit meiner Mutter darüber zu reden. Also, das war jetzt die Kurzschlussreaktion, ja, genau, das war's. Dass du wahnsinnige da Tabletten eingenommen hast, weil du keine Lust mehr hast oder Angst hast, in dieses Büro zu gehen. Ja, genau. Nochmal die Frage, wie viele Stunden hast du dann gepennt? Ach Gott. Sehr lange, ne? Du hast es morgens eingenommen und am anderen Tag ist aufgewacht. Ja, genau. Dann auch mittags, morgens, ne? So vormittags. Morgens. Ja, also eine erheblich lange Zeit. Ja. Was ist denn nur aus der Firma geworden? Bist du da rausgeflogen? Ich habe gekündigt. Ja. Also ich habe das meiner Mutter alles erzählt. Ja. 2 Tage später und die hat dann gesagt, ich soll sowas nicht machen. Ne? Mhm. Das kann man anders regeln. Und dann hat sie auch gemeint, es wäre auch besser für mich, dass wir da das klären. Also das war ja für dich auch so ein Signal. Ne? Du wolltest ja auch... Du hast es gerade ja auch gesagt, du wolltest, dass sich ja jemand findet, ne? Ja, damit die Umwelt kapiert, wie dramatisch es in dir zugeht. Ne? Ja. Also kein wirklicher Selbstmordversuch, aber schon ein bisschen die härtere Nummer, ne? Die du ja gefahren hast. Du bist aus der Firma raus und willst jetzt eine neue Lehre machen? Ja, ich habe auch schon eine angefangen. Und ich hoffe, dass die Leute da nicht gleich sagen, du bist dumm. Nee, das läuft da ein bisschen anders als Glück. Bist du blond? Nee, dunkelhaarig. Also umso böser, was man da mit dir gemacht hat. Ja. Eine klassische kleine, nicht so ganz schlimme, aber immerhin Kurzschlussreaktion, die du da erzählt hast. Ich hoffe, du machst es nie wieder. Es ist wirklich kein Weg. Ne? Nee. Es geht dann eben auch anders, indem man ganz normal drüber redet. Mhm. Simone, viel Glück in der Lehre jetzt. Ja, gut. Alles Gute. Dank. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt über das Thema Kurzschlussreaktionen, also welche Kurzschlussreaktionen hattet ihr schon in eurem Leben und wie habt ihr dann reagiert, was habt ihr gemacht, seid ihr völlig ausgeflippt, habt ihr Sachen wirklich gemacht, die ihr sonst niemals tun würdet und wie steht ihr heute zu dieser Kurzschlussreaktion? Wenn ihr mit mir drüber reden wollt, 0180 5678 111. Der nächste, der uns jetzt was erzählen wird von sich und seinen Reaktionen, den Ausgeflippten vielleicht, das ist Daniel und der ist 19 Jahre alt. Ja, morgen, Domia. Morgen. Also. Ich muss erstmal sagen, also die Mütze, die du hast. Ja. Ich finde die gut. Du findest die gut? Ich finde die gut. Hella, ich hoffe, dass Hella jetzt zuschaut. Ein Mann, ein sehr netter Mann, nämlich Daniel, sagt, die Mütze ist toll. Ja, ich hatte angerufen, wo ja. die Hella da war. Aber leider bin ich nicht mehr durchgekommen. Also ich war schon im Vorgespräch. Ah, schade. Aber ich schätze es mal so ein, dass du Hella auch nicht hättest überzeugen können. Aber ich danke dir sehr für deine Meinung. Und wir Männer müssen da ja zusammenhalten. Ja, sie ja. Genau. Daniel, Kurzschlussreaktion. Ja, ich bin selber krank. Was hast du? Ja, nicht auf der Art und Weise krank, sondern anders. Also, wenn ich mit meiner Freundin, sagen wir mal, Stress habe. Ja. Und sie geht dann raus, also nach Hause. Dann kann es passieren, dass ich mir die Faust balle und dann irgendwas kaputt hau. Was war das denn gerade? Hast du da Besuch? Nein, nein. Da blubbte irgendwas in der Leitung. Deshalb habe ich den letzten Teil des Satzes nicht mehr verstanden. Dann kann es passieren, dass du die Faust ballst und was tust? Ja, und dann entweder vor der Wand hauen oder, ich weiß nicht, irgendwas kaputt machen. In deiner Wohnung? Ja. Also zum Beispiel du zerstörst ein Glas zerdrücken oder so. Ein Glas zerdrücken? Ja. In der Hand? Ja, ja. Und was passiert dann mit der Hand? Ja, entweder die blutet. Mhm, habe ich mir fast gedacht. Ja, oder ich komme dann irgendwie wieder, irgendwann beruhige ich mich wieder. Mhm. Wenn ich mich selber angucke, wenn ich meine Hand angucke und sehe, was ich dann gemacht habe. Dieses ist offensichtlich schon einige Male passiert. Ja. Mit der Hand. Ich könnte mir vorstellen, wenn man ein Glas fest mit der Hand zu drückt, dann können unter Umständen auch relativ schwere Verletzungen, schlimmere Verletzungen an der Hand entstehen. Ja, das heißt, ja. Klar. Ja. Endete das bei dir auch schon mal im Krankenhaus? Nee, leider. Zum Glück noch nicht. Leider, Junge. Zum Glück noch nicht. In der Ambulanz. Ich habe mir auch schon überlegt, dass ich irgendwie in psychiatrischer Behandlung gehe, aber irgendwie traue ich mich nicht. Was war denn so das Heftigste, was du bisher angestellt hast bei dir in der Wohnung? Das Schlimmste? Bei mir in der Wohnung? Ja, nachdem deine Freundin weg war. Ja, ist halt, dass ich heftig gegen die Wand gehauen habe. Das ist immer so in Konflikt, nach Konfliktsituation, nach Streit mit deiner Freundin. Ja, ne? Ja. Aber du lässt die Wut dann immer an Gegenständen aus. Ja. Nie an deiner Freundin, wenn Nein. sie denn noch da ist. Nein. Und das sind letztendlich dann auch immer Gegenstände aus deinem Bereich. Also das passiert dann immer in deiner Wohnung. Ja. Was ist denn, wenn ihr euch irgendwo anders streitet? Beispielsweise bei ihr? Ja, entweder gehe ich dann raus. Ja, oder weiß ich nicht. Also meistens verschwinde ich dann. Verschwindest dann. Halt. Kommt das oft vor? Bitte? Kommt das oft vor, hier diese Aktion bei dir in der Wohnung? Ja, es kommt ganz drauf an, auf den Streit selber. Wie schwer der jetzt war. Ja. Trotzdem die Frage, kommt das oft vor? Ja, doch eigentlich. Eigentlich schon. Und das macht dich ein bisschen bedenklich, was deine eigene Person angeht. Klar, ich finde das irgendwie nicht normal. Und du hast keine Möglichkeit, dich da zu beherrschen, dich da am Riemen zu reißen. Ja, wie gesagt, ich versuche es ja schon. Also bei kleineren Streit oder so, dann lasse ich das auch schon. Aber wenn das so richtig heftig ist... Hast du Sorge, dass du vielleicht irgendwann mal, dass sich das mal steigert und du irgendwann dann mal, ich weiß nicht, irgendwas wirklich ganz, ganz Bescheuertes machst in deiner Wohnung? Eigentlich nicht, also... Dann hat sich das eigentlich wieder. Wenn ich jetzt, sagen wir, einmal richtig gegen die Wand gehauen habe oder ich habe ein Glas zerdrückt oder so. Also einmal an die Wand hauen ist ja vielleicht auch gar nicht so schlimm. Mit dem Glas, da runzelt sich auch schon eher die Stirn, weil du dich ja selbst verletzt. Ja, ja. Dennoch glaube ich auch, wenn es zu doll wird und du das selbst ins Gespräch bringst, von wegen mit dem Psychologen oder Psychiater, dann lass dich mal beraten. Du musst ja vielleicht da keine irre lange Therapie da machen. Also geh halt mal hin und lass dich beraten. Andererseits finde ich es auch noch nicht so ganz schlimm. Also es ist wahrscheinlich so ein Mittelding. Aber du musst es für dich entscheiden. Und wenn du sagst, hier, ich finde es eine Nummer zu krass, dann unternimm was. Immer wieder Kurzschlussreaktionen von Daniel. Ja, klar. Junge, danke für den Anruf. Jo, Domian, krieg ich ein Autogramm von dir? Dann leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an und notieren die Adresse von dir. Jo. Okay, tschüss. Alles klar, ciao. So ihr Lieben, ich freue mich sehr. Endlich mal wieder, die Technik schreitet doch fort in Deutschland. Endlich mal wieder jemanden per Bildtelefon zu sehen und zu hören. Ute. Ah, zwei Leute. Ute und Klaus. Ihr Lieben, ja. Das ist euer Thema. Oh, da haben wir aber eine heftige Rückkopplung. Ihr müsst bitte euren Fernseher ganz runterdrehen. Ja? Den haben wir runtergedreht. Ja? Ich höre es aber immer noch sehr hallen. Vielleicht kriegen wir das während des Gesprächs noch geregelt. Wir fangen mal an. Ute, du hast den Telefonhörer in der Hand. Was ist dein Thema oder euer Thema? Ja, mein Klaus sollte heute morgen einkaufen gehen eigentlich. Das ist dein Klaus, der daneben sitzt. Ja. Er hatte eigentlich einen riesen Einkaufszettel und sollte diverse Dinge einkaufen gehen. Ja. Und er kam und kam und kam nicht wieder. Mhm. So. Und irgendwann kam er dann so ungefähr nach 2 Stunden und brachte also den Einkauf nicht mit, sondern ein riesengroßes Päckchen. Also er sollte Lebensmittel einkaufen und sowas. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, und mitgebracht hat er ein Bildtelefon. Nein! Einfach so. Nein! Ja. Dieses Bildtelefon, was wir gerade hier so wunderbar bewundern können, hat dein Klaus heute einfach so gekauft. Ja. Ohne dich vorher zu fragen. Richtig. Ich freue mich sehr darüber, denn jetzt kann ich euch aufgrund dessen sehen und wir können miteinander plaudern. Ja, das finde ich auch in Ordnung irgendwie, aber eigentlich auch nicht. Ja, dann gib mir doch mal den Klaus. Ja, okay. Ja. Ja, jetzt ist der Klaus drin. Ja, Klaus, ich höre und sehe dich. Welcher Teufel hat dich denn geritten, dass du nicht Milch und Brot gekauft hast, sondern ein Bildtelefon? Ja, ich bin so ein kleiner Technikfreak und es hat mich immer schon irgendwie so gereizt, ein Bildtelefon, auch jetzt, wo ich das bei dir mal gesehen habe vor kurzem. Wir verfolgen deine Sendung ja immer. Aha. Da war ja diese eine Dame, die da auch über Bildtelefon war. Ja. Und also irgendwie war ich heiß drauf. Mhm. Und jetzt zu Weihnachten, ich denke, jetzt leiste dir mal so ein Ding, sag mal nichts, so als Überraschung. Ja. Gut, die Ute war natürlich erstmal ein bisschen sauer. Wir haben uns im Laufe des Tages dann wieder einigermaßen geeinigt. Was ist denn jetzt mit dem Einkaufszettel? Ich hoffe, dass ihr jetzt nicht auf dem Trocknen sitzt. Das wurde natürlich anders gemacht. Hast du eins gekauft oder im Doppelpack? Nein, eins. Eins. Mhm. Aber nur ist das Problem ja, das kriegen wir hier vom WDR aus ja auch mit, dass es noch nicht so viele Leute gibt, die eins besitzen. Hast du denn in deinem Bekanntenkreis schon irgendjemanden, mit dem du mal reden? Ja, ich habe heute schon 2 Leute angerufen und zwar bin ich ja auch über Computer im Internet und alles. Ja. Und da habe ich mir ein paar Adressen rausgesucht, ein paar Telefonnummern. Mhm. Da stehen welche drin, einfach unter Suchmaschine Bildtelefon. Mhm. Da kommt man dann auf ein paar Seiten rauf und da waren dann ein paar Nummern drauf und die freuen sich natürlich auch riesig. Aus Deutschland, wenn mal einer über Bildtelefon anrufen. Das glaube ich. Weil es noch nicht so viele gibt. Ja. Aber es werden mehr. Es werden immer mehr, ich bin sicher, ja. Nun kostet das ja, dieser Spaß immer noch eine ganze Menge. Wie viel hast du hingeblättert heute? 1000 Mark. 9,98, ja. Und das stöpselt man einfach ein und es funktioniert dann. Man muss natürlich einen ISDN-Anschluss haben. Ja, klar. Weil man das über 2 Kanäle macht, ne? Aber gut, das war sowieso vorhanden vom Computer her und so, ne? Und ihr hattet direkt die grandiose Idee, dann direkt bei Domian anzurufen. Ja, das war Utes Idee mehr. Das war noch nicht meine Idee. Ne? Dann gib mir die Ute nochmal, Klaus. Tschüss. Ich gebe sie dir nochmal. Tschüss, Domian. Also Ute, hast du dich denn so ein bisschen schon angefreundet mit dem Ding? Naja, eigentlich nicht, weil eigentlich du siehst ja, ich bin ja keine Schönheit. Oh. Ich, eigentlich nicht, nee. Das würde ich aber überhaupt nicht so sagen. Du bist eine sehr sympathische Frau. Ja, danke schön. Na gut, wenn du das sagst. Ja, sage ich so. Alles klar. Auf alle Fälle war ich ganz schön sauer, muss ich sagen. Ja, ich meine... Aber naja, nun geht's schon wieder. Es ist ja nach wie vor eine Stange Geld, ne? Ja, das ist wohl richtig. Also, ich wünsche euch mit eurem Bildtelefon viel Erfolg und viel Erfolg kann ich sagen, viel Spaß demnächst. Es werden bestimmt immer mehr. Und wenn wir mal irgendein heißes Thema haben und ihr dazu auch was erzählen wollt, dann könnt ihr gerne anrufen. Dieses war ja passend auch zu unserem heutigen Thema mit der Kurzschlussreaktion. Das war ja wirklich eine Kurzschlussreaktion, ne? Von deswegen habe ich gedacht, ich muss mich ein bisschen rächen an Klaus, aber dass ich damit rein muss, das war ja nicht so geplant. Jetzt hat ganz Deutschland, kann jetzt Klaus und Ute bewundern mit ihrem neuen Gerät. Oje, oje. Ihr Lieben, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Gleichfalls. Was macht ihr Weihnachten? Außer, dass ihr vor dem Bildtelefon sitzt. Ja, wir werden einen Tag meine Eltern besuchen. Ja. Einen Tag werden wir wahrscheinlich zu Klaus, seinem Bruder, fahren mit Familie. Mhm. Ja, und die restliche Zeit werden wir uns gemütlich zu Hause vergnügen. Das ist schön. Denke ich mal. So muss es auch sein. Also gute Tage, gute Zeit und alles Gute überhaupt euch beiden. Danke gleichfalls. Tschüss zusammen, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt geht's hier weiter mit Marco. Und Marco ist 37 Jahre alt. Hi. Hallo Domian. Marco. Ja, ich freue mich, endlich mal mit dir reden zu können. Habt ihr schon lange Zeit zugehört. Ja. Und aber nie die Möglichkeit gehabt, an Telefon zu kommen. Jetzt haben wir uns. Jetzt haben wir uns. Ja, genau. Jemals also, Kurzschluss? Ja, genau, zum Thema Kurzschluss. Ja, und ich kann eigentlich auch sagen, dass im Grunde mein ganzes Leben von Kurzschlusshandlungen bestimmt ist. Inwiefern? Ja, insofern, ich hatte also eine Jugend, die, also eine Heimjugend zunächst, Eltern geschieden und so, diese Sachen alle und im Heim dann mit Gewalt konfrontiert worden. Und das war die eine Schiene, wo ich immer wieder kurzschlussmäßig, ja, ins Fettnäpfchen getreten bin, mehr oder weniger. Also nachdem du mit Gewalt konfrontiert worden bist, bist du auch ausgetickt. Ich bin eine ganze Zeit lang im Heim verhauen worden, sag ich mal. Ja. Und wie sagt man, misshandelt nicht, aber so unterdrückt eben in dem Sinne. Bis ich dann irgendwann mal gelernt habe, ja, wenn ich zurückschlafe, dann, dann geht's anders. Und nun merke ich schon, dass da eine ganze Menge sich angesammelt hat inzwischen bei dir an Kurzschlussreaktionen, auch mit diesem Hintergrund. Was war denn die schlimmste, wenn du so zurückdenkst? Die schlimmste war eigentlich weniger so in Taten, als dass ich mir Sachen kaputt gemacht habe, wie zum Beispiel aus einem nichtigen Grund heraus irgendeine Ausbildung wieder weggeworfen habe. Oder welche Ausbildung hast du weggeworfen? Ja, zum Beispiel habe ich fast bis zum Ende eine Ausbildung als Energieelektroniker gemacht. Auch in der Haftzeit. Ich muss also sagen, ich habe im Grunde die Hälfte meines Lebens, fast 17 Jahre, in Haft verbracht. Und ja, einfach, wo ich wusste, dass es um nichts geht, aber um meinen Kopf durchzusetzen, muss ich dann doch das in den Sack hauen. Und wenn also, ich eine Nacht drüber geschlafen hätte. Ja. Also kurz bevor die Lehre beendet war, hast du das Ding geworfen? Ja, im Grunde schon. Ich habe eine Dummheit gemacht, von der ich wusste, dass es dazu führen würde. Ne? Was für eine Dummheit war das? Ja, ich habe im Gefängnis mich mit dem Anschlussleiter angelegt. Ja. Ne? 17 Jahre im Gefängnis. Ja. Das ist natürlich eine lange Zeit für einen 37-Jährigen, überhaupt für jeden Menschen. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch wegen solcher Kurzschlussreaktionen ins Gefängnis gekommen bist. Am Anfang sicherlich. Nenn mal ein Beispiel. Ja, das war mein Ding. Ich habe schon ziemlich früh in der Diskothek gearbeitet. Ich war körperlich immer meinem Alter voraus. Und durch Beziehungen über Tante und so hatte ich dann da gearbeitet. Und wegen einer dummen Bemerkung vielleicht, dann auf einmal mit mir in der Schlägerei gesteckt habe. Oder einer aus Versehen das Bierglas umgeschmissen hat und ich gleich zupp losgegangen bin. Hast du etwas ganz Schlimmes angerichtet, weswegen du dann hinterher im Knast warst? Ich habe dann eine Drogenabhängigkeit auch noch mitgenommen und ich war 25 Jahre auf der Nadel auch und die schlimmsten Taten, wenn du jetzt auf diese kriminellen Gewalttaten abzielst, hatten sich dann ergeben aus Szenegeschäften, wo Leute mich abgezogen haben, wie das bei uns heißt, also eben Hast du Leute schwer verletzt oder gar jemanden umgebracht? Und habe dann in dem, dass ich es wieder gefordert habe und dann eben da total doofe Reaktionen gekriegt habe, die dann, oder zwei zumindest, dann mal ziemlich schwer verletzt. Ja. So, jetzt bist du, wie gesagt, 37 Jahre alt. Hast du dich heute mehr und besser im Griff, Marco? Ja, das kann ich durchaus sagen. Kannst du sagen, also heute kommen diese Kurzschlüsse kaum mehr vor. Also Kurzschlüsse in Richtung Gewalt, eigentlich gar nicht. Also solange wie ich nicht angegriffen werde, von mir aus, schon seit längerer Zeit. Seit längerer Zeit, muss ich sagen, zum Glück wirklich im Griff. Ja. Hoffen wir alle gemeinsam, ich hoffe, dass es so bleibt. und dass du diesbezüglich dann nicht mehr rastest im Ausklingen. Ich bin im Moment eigentlich auf einem ganz guten Weg. Mhm. Ich habe eine ganz tolle Frau kennengelernt. Mhm. Und mit der gerade dabei, meinen ewigen Traum zu verwirklichen, ein eigenes Tätowiergeschäft zu haben. Aha, ja. Und es geht jetzt endlich mal in eine andere Richtung. Ja. Also für mich ist das kaum fassbar. Ich weiß nicht, ob ich das vorstellen kann. Kann ich mir vorstellen. Drücke ich dir wirklich alle Daumen, dass das weiter so gut bergauf geht mit dir. Und keine Kurzschlussreaktion mehr. Lieber Marco, alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ja. Lass mich bitte alle Gefangenen grüßen, ja? Okay. Danke. Tschüss. Tschüss. Mark, 21. Ja, hallo Domian. Ja. Also erstmal wollte ich fragen, wie komme ich denn an dein Buch dran? Das ist eine gute Frage, da wollte ich auch gerade mal was zu sagen. Also wir sind in den letzten Tagen hier zugefaxt worden von Leuten, die gesagt haben, wir wollen unbedingt das Buch von Jürgen Domian und Hella von Sinnen. Ja, bei uns ist das auch total ausverkauft. Jenseits der Scham haben uns das ausverkauft. Also, die Situation ist folgende. Das Ding geht weg wie warme Semmeln. Und der Verlag ist ein bisschen langsam und hat nicht ganz schnell nachdrucken können. Jetzt aber hat man mir versichert, dass in den meisten Buchläden ab gestern das Buch wieder zu haben ist. Und ein Tipp noch, es kann sein, dass in dem einen oder anderen Buchladen es noch nicht angeliefert ist. Dann bestellt es euch, damit ihr dann sofort ein Exemplar bekommt, wenn nachgeliefert wird. Ja. Also das kann ich als Tipp sagen. Es ist ein irrsinniger Run auf dieses Buch. Wir sind da auch völlig überrascht und hoffentlich kriegt ihr noch eins jetzt vor Weihnachten, wenn ihr es verschenken wollt oder weiß ich was. Ja gut, also jetzt zu meiner Geschichte. Ja. Also es ist letztes Jahr im Sommer passiert, da hatte ich meine Freundin mit meinem damaligen besten Freund, dem Matthias, also erwischt, wo sie mich betrogen hat. Das war meine Freundin Sabrina. Ja. Ja, und dann bin ich total durchgedreht und dann habe ich den Wagen von meinen Eltern geklaut, die zu der Zeit im Urlaub waren und habe den auch zu Schrott gefahren. Mhm. Und ich hatte zu diesem Zeit, also ich habe auch noch keinen Führerschein, muss ich dazu sagen. Mhm. Ja, und da bin ich dann auch total durchgedreht. Ja, also du hast ihn zu Schrott gefahren, das heißt, es ist ein übler Unfall passiert. Ja, es ist ein schlimmer Unfall passiert, aber der Airbag, der hat der Schlimmste verhindert auch. Wie? Der Schlimmste verhindert? Der Schlimmste. Ich habe den vor so einer Plakatwand vorgefahren. Mhm. Also es war niemand anders mit einbezogen? Nein, da war nur ich dabei. Mhm. Erst habe ich mich total abgeschossen mit Drogen und... Hast du ihn bewusst gegen die Plakatwand gefahren? Nein, ich wollte einfach nur noch weg. Mhm. Ich war total fertig. Mhm. Als dieser Unfall denn passiert war... warst du da im ersten Moment bei Sinnen oder hast du unter Schock gestanden oder warst du gar bewusstlos? Ich war total unter Schock, ich habe das gar nicht mehr wahrgenommen. Alles. Mhm. Aber du hast nicht verletzt? Ich habe mich selber verletzt, nur Prellungen und so Abschürfungen, aber nichts Schlimmes. Mhm. Als du dann wieder so richtig zu dir gekommen warst, wie hast du dann über diese Tat und diese ganze Aktion gedacht? Ja, ich war erstmal total enttäuscht, weil es war ja mein bester Freund und... Meine Freundin, das hätte ich auch nicht gedacht, ich hatte auch gar keinen Verdacht so. Naja, ich meinte jetzt eigentlich, was du über deine eigene Tat gedacht hast. Ja, ich habe mich schon ziemlich scheiße gefühlt. Mhm. Wie erklärst du dir das? Du bist ja richtig ausgerastet da, ne? Ja, ich bin total ausgerastet. Mhm. Ich war auch nachher noch, aber ich bin da gar nicht drüber weggekommen, dass ich mit dir auseinander war. Ich war dann nachher auch beim Psychiater in Behandlung. Mhm. Ja, und? Das hätte ja nur wirklich, es hätten ganz schlimme Dinge passieren können. Ja, ich weiß das auch. Ne, du hättest dich verletzen können, du hättest tot sein können, du hättest... Hätte auch andere gefährden können. Genau, du hättest Fußgänger überfahren können, andere Autofahrer. Wie lange hast du gebraucht, bis du dann das verwunden hast mit deiner Freundin? Ja, das war noch lange gedauert, das hat noch monatelang gedauert. Also ich bin jetzt einigermaßen drüber weg, aber ich probiere jetzt aus dem Weg zu gehen, gar keinen Kontakt mehr mit der zu haben. Du hattest, als das passiert ist, keinen Führerschein? Nein, nein, also ich habe ja immer noch keinen Führerschein. Ja, ich habe jetzt auch eine Sperre und alles. Gab es da ein Gerichtsverfahren, eine Strafe auch? Ja, aber da bin ich gut rausgekommen, nur mit 50 Sozialstunden, weil ich war ja... unzurechnungsfähig. Also ich glaube auch, dass so eine Aktion ein wirklich gravierender Warnschuss ist für einen selbst, dass man irgendetwas in sich trägt, was man nicht beherrscht. Und insofern finde ich auch deine Entscheidung richtig, dass du da zum Psychiater... Das stimmt jetzt ja auch, wenn ich mal so meinen damaligen besten Freund, den Matthias, der ist jetzt bei der Bundeswehr, den treffe ich noch ab und zu, wenn er vom Bahnhof kommt und so. Das ist dann auch total schlimm so. Und dann kommen die ganzen Erinnerungen wieder hoch. Ja, hältst du es für möglich, dass du nochmal in irgendeiner Weise so ausrastest? Ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen. Mhm. Bist du im Moment jetzt aktuell, heute, diese Woche, diesen Monat auch noch in Behandlung? Nein, ich gehe da jetzt momentan gar nicht mehr hin. Mhm. Wäre aber vielleicht gar nicht so übel, ne? Mhm. Nicht, dass noch was noch Schlimmeres passiert. Ja. Ja. hältst du es für möglich, dass du dem an Leib und Leben gehen könntest vor Wut? Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es so weit kommen könnte. Mhm. Überleg das nochmal, dass du die Beratung nochmal ein bisschen fortführst. Ja. Finde ich, glaube ich, ganz gut. Danke für deinen Anruf, danke für deine Geschichte. Jürgen, darf ich noch jemanden grüßen? Nur du einmal heute, ne? Einmal. Ja gut, dann grüße ich mal die Stefanie, die Melanie, den Ersin, den Matthias. Und jetzt ist gut, jetzt langweilt okay. Die anderen. Okay, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Sigrid, 49 Jahre alt. Ja. Sigrid. Ja, guten Abend, Domi. Ja, schönen guten Abend. Guten Morgen, Domi. Ja. Ich gucke öfter deine Sendung, wenn ich frei habe. Eigentlich, ich finde sie super. Ja. Nun, zum Thema Kurzschluss. Genau. Mein Mann hat sich vor ungefähr 3 Monaten von mir getrennt, weil eine Freundin hat, schon seit 3 Jahren. Mhm. Und diese Freundin ist meine beste Freundin. Oh. Oder war meine beste Freundin. Wie lange warst du mit der Freundin befreundet? Ich war mit der Freundin befreundet, aber jetzt... Nee, wie lange? 4 Jahre. 4 Jahre. Mhm. Und wie lange wart ihr verheiratet? 26 Jahre. 26 Jahre. Ja. Und nach dieser Trennung war ich natürlich total down. Mhm. Und mein Mann hatte mir versichert, dass mit dieser Frau nichts mehr ist. Mein Mann lebt in Hamburg, schon berufsbedingt, kam nur immer nach Hause, wenn ich freies Wochenende habe. Ja. Hatte, wollen wir mal so sagen. Und ich wusste an dem Abend, dass sie frei hatte. Mhm. Sie kam aus dem Nachtdienst, sie ist auch Krankenschwester. Mhm. Ja, und dann bin ich von Bekannten gekommen. Ich denke, fahr mal bei ihr zu Hause vorbei, guck mal, ob das Auto da steht. Ihr Auto stand nicht da und dann habe ich es in den Kopf gekriegt, habe umgedreht, bin nach von Lübeck nach Hamburg, habe da geguckt und das Auto stand bei meinem Mann vor der Tür. Mm. Und ich habe so Brass gekriegt, ich hatte eine Zange im Auto, habe ich erst mal einen Scheinwerfer zertippert und mir ging es super danach. Dass ich ruhig bis Lübeck gefahren, Mäusling. Also du hast einen Scheinwerfer zertippert? Einen einzigen, ja. Geht ja noch. Ist schlimm, ich verurteile es, aber geht ja noch. Ja, ich verurteile es heute auch, das ist ein toter Gegenstand. Ja, und dann? Ja, dann bin ich bis Mäusling gefahren und da habe ich mich dann absolut betrunken und bin mit dem Auto von, das sind circa 16 Kilometer bis zu mir nach Hause, natürlich nach Hause gefahren. Da wollte mich der Kellner noch hindern. Im volltrunkenen Zustand? Ja. Das ist dann schon weniger lustig, ne? Ja, überhaupt. Ich trinke sonst nie. Mhm. Und es ist aber offensichtlich gut gegangen. Gott sei Dank, ja. Ja. Aber es war reiner Kurzschluss. Aber es kommt nicht wieder vor, das weiß ich genau. Kannst du dir das erklären, dass du so reagiert hast darauf? Ja, ich war absolut fertig und ich liebe meinen Mann immer noch heute. Ich weiß vom Kopf zwar her, dass ich ihn nicht wieder haben will, aber vom Herzen würde ich sofort sagen, ja. Ne? Also diese Nummer mit dem Scheinwerfer einschlagen kann ich eher verstehen, als mit der zuen Birne dann ein Auto zu fahren. Ja. Als du angefangen hast zu trinken, hast du darüber überhaupt nachgedacht, ich werde gleich ja noch Auto fahren müssen? Nein, dann überhaupt nicht. Du hast einfach dich hingesetzt und hast da einfach gesoffen. Ja, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und dann habe ich mir dann eine Bacardi Cola bestellt und der haute gleich rein, weil ich sowieso keinen Alkohol gewöhnt bin. Und dann noch einen zweiten, einen doppelten und dann sagte der Kellner, gib mir den Schlüssel. Ja. Und ich sage, nee, sag ich, mache ich nicht. Und dann wollte er mir ihn wegnehmen und da habe ich ihm ein paar an die Backen angedroht. Ah, ja. Da wurde ich auch aggressiv. Das kenne ich eigentlich nicht von mir. Ja. Bist du, ja, das wollte ich gerade fragen, früher so, bist du schon mal so ausgerastet, ausgeklingt? Eigentlich nie. Das war jetzt eine zu große Verletzung. Ja. 26 Jahre Ehe, dann so etwas. Und dann auch noch mit einer guten Freundin. Eben. Hast du diesen Scheinwerfer irgendwann bezahlen müssen? Nein, aber ich habe es meinem Mann mitgeteilt, noch morgens um 3:30. Ah ja, und was hat er dann gesagt? Sie wäre nicht bei ihm gewesen, das stimmt nicht. Reine Lüge, ne? Ja, ja. Ja. Aber, naja, jetzt bin ich ziemlich drüber weg. Ich war beim Psychologen und ich habe, wenn alles gut geht, wieder eine neue Beziehung. Aber das bahnt sich da gerade irgendwie an? Bahnt sich an, ja. Mein Bekannter ist Ausländer. Ja. Ein finnischer Fernfahrer, wir sehen uns sehr selten. Ein finnischer Fernfahrer? Ja. Wie exotisch. Ein finnischer Fernfahrer. Wie lernt man einen finnischen Fernfahrer kennen? Auf dem Autohof. Auf dem Autohof? Was treibst du dich auf dem Autohof rum? Wir waren früher mal selbstständig mit LKWs. Ach so. Daher. Wie redet man denn mit einem finnischen Fernfahrer? Englisch-Deutsch. Ja, weil Finnisch ist, glaube ich, eine ganz schwierige Sprache. Ne? Oh ja. Ja. Kannst du irgendwas auf Finnisch schon ein bisschen? Ja, ich kann sagen, gute Nacht, Hyvä Yötä. Wie heißt das? Hyvä Yötä. Hyvä Yötä. Hyvä Yötä, guten Morgen. Hyvä, jetzt fällt mir jetzt nicht ein. Aber guten Tag, Hyvä Päivä. Also immer mit Hyvä. Hyvä ist schon Hyvä ganz gut. Hyvä ist gut. Hyvä ist gut. Sigrid, ich wünsche dir für 99 viel Glück in der Liebe, Mensch. Ich hoffe. Damit du diese böse, blöde Verletzung vergisst. Ja, das schmerzt noch. Ja, und dass du da richtig schön fließend Finnisch sprichst. Es ist eine sehr schwere Sprache. Dann sagst du irgendwann also, nochmal... Ich glaube, also man kann lieber Chinesisch lernen als Finnisch. Das glaube ich auch, ja. Das habe ich auch gehört. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Mita Kulo. Mita Kulo? Mita Kulo heißt, wie geht es dir? Und ich wünsche dir alles Gute. Was wir hier alles lernen. Wir lernen sogar Finnisch. Das ist ja ganz toll. Alles Gute. Tschüss. Ein wenig. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr und 0 Sekunden. Und jetzt machen wir ein kleines Pause. Nur 32 und 3 Sekunden hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Übrigens ist das unsere vorletzte Sendung vor Weihnachten, vor unserer kleinen Weihnachtspause. Also morgen sind wir nochmal da und dann machen wir eine kleine Weihnachtspause bis einschließlich 4. Januar. Ist ja nicht so ganz lange. Heute Nacht heißt unser Thema Kurzschlussreaktionen und ich frage euch, welche Kurzschlussreaktionen gab es in eurem Leben schon und was habt ihr da gesagt, was habt ihr da angestellt? Meine Telefonnummer 0180 5678 111 und ich bin ganz baff. Scheinen doch die Telekom oder wer das auch immer verkauft, eine ganze Menge Geräte losgeworden zu sein in der letzten Zeit. Wir haben schon wieder jemanden per Bildtelefon da und das ist der Alex und der Alex ist 38. Hi. Hi, Domian. Ja, hi. Na gut, Telekom ist Weihnachten, ne? Ja. Dann verkaufen wir wahrscheinlich mehr Telefone. Also ich finde es ja wirklich wunderbar, dass ich euch sehen kann. Das macht mir sehr viel Freude. Du hast auch angerufen zum Thema Kurzschlussreaktionen. Ja, genau. Und zwar, ja, einer meiner Vorgänger hatte das gleiche Thema eigentlich auch, der war im Heim aufgewachsen und so. Mhm. Das war bei mir ähnlich. Und ja gut, dann lebe ich im sehr katholischen Kloppenburg. Mhm. Und wo es ja offiziell eigentlich nur keine Schwulen gibt und sowieso keine Sünde gibt. Und dann hier jemanden kennenlernen, ist natürlich verdammt schwer. Also du bist ein schwuler Mann. Ja. Ja. Mhm. Und je älter man wird, hat man natürlich das Problem, auch noch jemanden kennenzulernen. Und hier im Club, wo ich habe kein Auto. Ja. Ab und zu hole ich mir dann eine hinter die Binse und grab dann irgendwo und mal in der Gaststätte Männer an. Also in irgendwelchen Gaststätten? Dann garantiert auch die Falschen. Dann garantiert auch die Falschen. Also ich gehe mir davon aus, dass es in Kloppenburg keine schwulen Kneipen gibt. Du gehst dann in ganz normale Kneipen. In ganz normale Kneipen. Und baggerst da die Jungs mit zuer Birne an. Ja. Ja, ist vielleicht auch nicht so ganz geschickt, aber was ist dann geschehen? Erzähl mal. Nee. Och, gut. Ab und mal kriege ich dann schon mal einen aufs Maul. Mhm. Wenn ich also wirklich einen absoluten ganzen Kehrten eingegraben habe. Wie grabst du denn ein? Erst reden und was nicht alles. Ja. Also ganz normal. Ganz normal. Ja, ja. Viele kommen dann noch mit zu mir nach Hause. Ja gut, und dann mit einigen landet es natürlich auch im Bett, ne? Ja. Ich habe es dann auch schon gehabt, dass ich dann wirklich einen aufs Maul gekriegt habe anschließend. Jetzt frage ich mich, wo die Kurzschlussreaktion ist. Aber die Kurzschlussreaktion ist eigentlich so, dass es wirklich so das normal menschliche irgendwann willst du mal jemanden haben, so normal weggehenden Kloppen, wo ich kann es aber nicht. Mhm. Ja, gut. Dann gehst du in eine Kneipe, trinkst du einen an und dann irgendwo stickst du dann aus in den Birnen so und dann machst du das. Ja. Na, ich poste dann irgendwelche Leute an. Und je älter man wird hier in dieser tollen Stadt, je schwieriger wird es natürlich. Aber es gibt eine, wie du es gerade gesagt hast, doch durchaus eine Erfolgsquote. Manchmal... Es gibt ja auch genug Schwule. Auch in Kloppenburg. Auch in Kloppenburg, ja. Mehr als genug. Ja. So, da steht keiner dazu. Ja, ja. Gab es denn dann, wenn du hast gerade gesagt, dass es dann vielleicht auch schon mal ein bisschen gewalttätig wird, gab es da schon ganz üble Reaktionen von Männern auf dich? Oh ja, das ja. Was haben, also letzte Erfolge, was haben die mit dir gemacht? Das kannst du hier noch sehen. Hä? Das letzte Ergebnis ist ja noch. Ich sehe. Da haben sie mir die Zähne rausgekloppt. Eieieiei. Weil du jemanden angebaggert hast? Genau. Und der kam dann also dann zwei Tage später mit einem Bekannten an von ihm. Mhm. Und oh, dann haben die mich mal ganz gepflegt in den Mangel genommen. Wie, danach? Danach sogar? Danach, ja, zwei Tage später. Haben die dir aufgelauert quasi? Ja. Das erzählst du so locker? Das ist doch hochdramatisch. Hast ja du, gut. Hast du die angezeigt? Anzeige kannst du auch. Ja, natürlich habe ich die angezeigt, aber boah, was kommt da großartig bei raus? Mhm. Du wirst hier also wirklich in Klomuten als Exot angeguckt. Mhm. Dann gehst du zur Polizei hin, dann gucken sie sich an, was ist das denn für einer? Ich meine, ich muss es jetzt sehr bewundern, habe hohen Respekt vor dir, dass du dich per Bildtelefon mit diesem Thema, wenn du in einer solchen provinziellen Ortschaft lebst, hier bei mir meldest. Ich glaub nicht, dass wir hier ein Bildtelefon haben. Ich kenne wahrscheinlich auch nur zwei in Klomburg, die also deine Sendung verfolgen. Na, wer weiß. Ich will es hoffen. Ich will es jetzt für dich mal hoffen. Also, du bist aber dann wahrscheinlich, wenn du so drauf bist, in Kloppenburg auch relativ bekannt, oder? Das ist das Problem. Ja. Also, ich habe hier 5 Jahre in der Gaststätte selber gearbeitet. Mhm. Und habe dann 2 Jahre im Rathaus gearbeitet. Mhm. Ja. Was ist denn, kennt man mich natürlich. Was ist denn die ich habe das jetzt geografisch nicht so im Kopf, was ist die nächstgrößere oder viel größere Stadt? Die nächst viel größere Stadt ist in Bremen und da ist genauso tote Hose. Da ist genauso tote Hose. Also ja. Kurzschlussreaktion, dass du im Suff dann in Kloppenburg irgendwelche Männer, manchmal Heteromänner, anbaggerst und dann kriegst du eins auf die Nase. Was sehr zu bedauern ist, dass die Männer so reagieren und nicht einfach Nein sagen. Ja gut, die sind hier eben so tolerant und, und hauen dann eben einfach zu. Ja, so sind die Kloppenburger, aber natürlich nicht alle. Lieber Alex, ich hoffe, dass du bald wieder ordentliche Zähne bekommst. Kostet auch eine Stange Geld, ne? Neue Zähne. Das weiß ich, das hast du schon gekriegt. Ja, ja. Wie teuer wird's? Wie teuer wird's? Knapp 3.000. 3.000 Mark, ja. Und ich hoffe, dass es so drastisch dann nicht mehr ausgeht demnächst. Du solltest vielleicht demnächst ausgehen und dich vorher nicht betrinken, sondern im nüchternen Zustand Männer anbaggern. Dann kannst du besser aussortieren, wer vielleicht in Frage käme. Das ist das Problem, ich glaube, hier ist das wirklich schwierig. Also hier gibt es sowas nicht und das macht man hier nicht und das ist ich verstehe das Grundproblem hier schon. Ja, wieso bist du da nicht weggezogen? Wieso bist du da? Ja, wegen der Arbeit eben. Wegen der Arbeit, ja klar. Das kann man sich nicht immer so aussuchen. Und man kann nun nicht die Arbeit von heute auf morgen aufgeben und sagen, zack, komm, ich ziehe woanders hin. Ja. Und jedes Wochenende nach Bremen reinfahren oder nach Hamburg fahren, geht auch nicht. Ja. Das hält das Portemonnaie irgendwann nicht aus. Also Alex, auch so ich wünsche dir einen Mann und vor allen Dingen, dass die restlichen Zähne stehen bleiben. Die werden wohl stehen bleiben. Alles Gute, tschüss. Alles klar, dir auch. Tschüss. So, weiter mit Chiara, 23. Hallo. Chiara, hallo. Ja. Und zwar hatte ich vor ein paar Wochen mit dir telefoniert. Da ging es um Sterbebegleitung. Hatte ich dir kurz erzählt, dass ich meinen Opa begleiten möchte. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich, ja. Genau, und jetzt ist es so, dass er seit vorletzten Donnerstag aus der Kur zurück ist, aus der Reha-Klinik. Einigermaßen stabil ist, sich auch pflegen lässt. Also er ist jetzt in der Pflegedingsbetreuung da. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass ich letzten Montag mit ihm in die Stadt wollte. Mhm. Wir mussten noch ein paar Sachen besorgen, Wolldecke etc. etc., was er so brauchte noch. Mhm. Und waren dann bei Karstadt, kann ich das nicht sagen? Mhm. Ja. Und ich muss halt dazu erzählen, was halt zu der Kurzschlussreaktion geführt hat. Das war halt so, dass ich total entnervt war, weil ich verstehe ihn ja kaum. Mhm. Und in der Stadt ist es eh lauter, als wenn man in einem Raum ist, wo man dann sich mehr Mühe geben kann, ihn zu verstehen. Und da waren dann halt da Aufzüge. Wir mussten in 3 verschiedene Etagen, also nach ganz oben und nach ganz unten. Mhm. Und ich war total entnervt von diesen Aufzügen und auch von der Gesellschaft, sage ich mal. Weil Kinderwagen nimmt jeder Rücksicht, wenn da ein Baby rumsabbert, kein Problem, ist normal. Und ein alter Mann da sitzt und hustet und sabbert, ist gleich das Letzte, so auf Deutsch gesagt. Mhm. Und ich hatte dann irgendwann auch innerlich immer so Angst, dass er jetzt hustet und dass die Leute wieder doof gucken und so. Und weil das für ihn halt sehr unangenehm ist. Also mir macht das nichts und dann ist es okay. Ja. Dann waren wir in diesem Aufzug drin, sind auch irgendwann dann oben gewesen, wollten wieder runterfahren. Und dann ging der auf, eine Frau stieg aus mit Kinderwagen, bumm, war das Ding wieder zu und wir mussten wieder stehen. Draußen war es saukalt und in dem Laden war es sehr beheizt und voll und diese Weihnachtseinkäufe und die Leute und alles. Irgendwann haben wir es dann geschafft, nach unten zu kommen. Wir mussten noch nach ganz unten, weil da die Lebensmittel sind und da habe ich irgendwie den Aufzug nicht gefunden. Und ich hatte nur noch im Kopf, dass ich, wie gesagt, auf Kinder aufpasse und halt einen Kinderwagen auch kenne und kipp den dann halt an der Rolltreppe und fahre mit dem Kinderwagen die Rolltreppe runter. Und da habe ich dann irgendwie nur ganz kurz dran gedacht und dann habe ich halt zu ihm gesagt, ach, dann fahren wir jetzt Rolltreppe. Habe ihn halt den Rolli vor mir gehabt und wollte den so nach hinten kippen und erst sind die Stufen ja so gerade. Ja, ja. Und dann verstufen die sich. Ja, ja. Und logischerweise wird jetzt jeder wahrscheinlich denken, wie kann man das machen? Mit jemandem mit einem Rollstuhl die Rolltreppe runterfahren. Und genau das war das Problem. Er knallte nämlich direkt von oben die Treppe aus diesem Rollstuhl runter bis nach unten hin. Dein Opa ist aus dem Rollstuhl rausgefallen? Genau, weil ich halt durch diese Genervtheit, also das meine ich auch als Kurzschlussreaktion. Ja, das verstehe ich schon. Genau. Er ist dann runtergefallen. Genau, er ist aus dem Rollstuhl praktisch raus und da er halt sehr krumm aussitzt und hat einen Buckel und halt überhaupt nicht gelenkig ist und beweglich, ist er dann halt so steif, wie er auch sonst sitzt, ist er dann von oben nach unten runtergekullert. Wie viel Meter? Ja, direkt von oben runter. Kennst du die Treppen in Karstadt, wie lang die sind? Oder Horten oder was weiß ich, die Rolltreppen? Ja, die sind ja, das sind sehr lange Treppen meistens. Eben. Wie, er ist ja von ganz oben bis runter gefallen? Ja, direkt als die Stufen anfingen, sich zu verkanten. Mein Gott. Und wie geht's ihm? Was ist geschehen? Also, ich muss ehrlich sagen, er hat sehr viel Glück gehabt und ich glaube, wäre er daran gestorben oder sonst was passiert, dann hätte ich mich wahrscheinlich, keine Ahnung, umgebracht oder so, weiß ich nicht. Mhm. Er ist halt, wie gesagt, unten angekommen. Alles schrie in Panik los und überhaupt. Und also es war Gott sei Dank in Anführungsstrichen niemand vor uns auf der Treppe, sodass also niemand anders noch verletzt wurde oder sonst was. Aber vielleicht wäre er dann aufgehalten worden, wenn hätte ihn festhalten können. Vielleicht, aber wenn jetzt eine alte Frau da gestanden ist, wäre er mitgefallen. Ja. Also so denke ich dann halt eher. Also ist er verletzt? Oder er hatte am Hinterkopf, das haben wir erst viel später festgestellt, als der Krankenwagen da war, hat er zwei Platzwunden gehabt, die wurden genäht. Am Rücken, also weiter unten am Rücken, hat er eine ziemlich heftige Prellung, die ihm auch heute noch wehtut. Und halt so Kratzer und sowas, weil er lag dann halt unten, wo dann die Stufen, wo man dann halt auch von der Rolltreppe wieder absteigt, lag er mit dem Gesicht unten, bis dann irgendjemand mal die Rolltreppe zum Stillstand gebracht hat. Also mir kam das sehr lange vor. Was hat er denn dazu gesagt? Also das Erste war, er wollte seine Brille haben, war ziemlich blass und also ich glaube, er hat in dem Moment auch mehr an mich gedacht, weil ich fing direkt an zu heulen und alle Leute schrien auf mich los, das kann man nicht machen. Und hat er es dir übel genommen? Nein, überhaupt nicht. Also da habe ich auch erst dran gezweifelt, ob er mir das auch wirklich nicht übel nimmt. So. Und wir sind halt zusammen ins Krankenhaus, weil mir ist der Rolli noch ein Knöchel gefahren und ich wollte natürlich auch bei ihm bleiben. Man musste geröntgt werden, dass er keine inneren Verletzungen hat. Und klar, ja, sicher, ja. Ja. Also auch eine Sache, die ganz übel hätte ausgehen können. Ne? Ja. Ganz übel. Ich weiß. Vor allen Dingen jetzt auch noch in der Situation, wo er so krank ist. Und also. Mir tut das auch unheimlich leid. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe mit der, das ist ja auch eine Verantwortung, die man dann hat und. Ja, ich hoffe, dass dir das jetzt eine Lehre war, dass du demnächst da viel sorgsamer halt auch dann mit deinem Großvater umgehst, wenn du mit ihm ausfährst. Mhm. Ja, schöne Grüße an den Großvater. Mhm. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Manuela, 21 Jahre alt. Manuela ist nicht mehr da. Dann nehmen wir jetzt die Claudia und Claudia ist 30. Ja, hallo. Claudia, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Kurz die Vorgeschichte, damit man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Es ist also, vor 10 Jahren war ich als Au-pair in den USA, habe dort meinen Mann kennengelernt, meinen jetzigen Ex-Mann. Ja, große Liebe, alles wunderbar. Bin dann kurz nach Deutschland, bin wieder rüber, haben dann also auch geheiratet. Und ja, aus dem Dr. Jekyll wurde Mr. Hyde, so ungefähr. Und ja, jetzt war ich halt da drüben und man gibt ja dann auch nicht so ganz einfach, man hat hier alles aufgegeben, geht ins Ausland, will dann auch nicht direkt da jetzt wieder sagen, nee, das passt alles nicht, also wieder Koffer packen, ja, zurück nach Deutschland. Also wie schlimm hat er sich denn verändert? Also wenn ich Dr. Jekyll und Mr. Hyde sage, klingt dann war das schon dann auch so, ja doch, also extrem. Hat er die nicht geschlagen? Ja, sagen wir mal, also ich würde jetzt nicht sagen, geschlagen ist geschlagen, aber da gibt's, denke ich, doch noch Unterschiede. Es war für mein Empfinden extrem, weil ich es A, überhaupt gar nicht gewohnt bin und total gegen Gewalt bin. Er ist brutal mit dir umgegangen, auch psychisch brutal mit dir umgegangen. Das ja. Das ja. Ich meine, sagen wir mal, das kam natürlich auch teilweise daher, würde ich mal sagen, für mich war die Situation nicht ganz einfach, weil ich war allein im Ausland. Klar, ich wollte es zwar, aber trotzdem ist es nicht einfach, wenn man halt Freunde, Familie, Beruf, alles hinter sich lässt. Und da gibt es dann natürlich auch dann manchmal bei dem anderen Menschen Situationen, der das dann halt auch vielleicht ausmacht. Mhm. Wie lange hast du es mit ihm ausgehalten? Wir waren zusammen 3,5 Jahre. 3,5 Jahre? Ja, aber das ist es ja eigentlich noch gar nicht. Es war also dann so weit, am Anfang, so die ersten 1,5 Jahre, das war wunderbar. Das war alles kein Thema, das war super. Und dann war ich also auch schwanger und es wurde also extremer. Und dann ergab sich also wirklich eines Tages die Situation, wo es während dieser Schwangerschaft also auch zu Handgreiflichkeiten kam, wo ich so im Kopf schon hatte, das muss irgendwo ein Ende haben, das geht nicht. Und es ergab sich also eines Abends dann so eine Situation, so eine wirklich Auseinandersetzung mit allem drum und dran und Streit und Geschrei und allem, was dazugehört. Und wo also jedes Schlichten überhaupt gar keinen Sinn mehr hatte. Und da gab sich dann eine Situation, dass irgendwelche Sachen durch die Gegend flogen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, was es war. Das kann man auch gar nicht. Also du bist irgendwie ausgerastet. Nee. Also, aber das war jetzt noch dieser Streit. Ja? Erzähl mal von deiner Kurzschlussreaktion. Ja, und dann hat er sich also nach unten gebückt und wollte irgendwas aufheben. Ich glaube, es war ein Bilderalbum. Und dann bin ich also hingegangen und, ja gut, Amerika, die spielen Baseball, Football und da stand ein Baseballschläger und ich habe diesen Schläger genommen und während er sich also nach unten bückte, habe ich also wirklich mit diesem Schläger ausgeholt, ich war, ich weiß nicht, 6. oder 7. Monat schwanger, weiß ich nicht mehr, und habe also wirklich zugeschlagen. Ich meine, ich wo hast du ihn getroffen? Ja, volle Granate. Wo hast du ihn getroffen? Auf den Rücken. Auf den Rücken. Ich habe also zweimal zugehauen. Und, was war da? Ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau. Ich kann heute nicht mehr ganz genau sagen, wie er reagiert hat. Also sagen wir so, was nicht passiert ist, dass es jetzt also noch weiter eskaliert ist, dass er jetzt also auch noch irgendwie geschlagen hat oder sonst. War er denn verletzt oder schwer verletzt dadurch? Nein. Das nicht? Nein, das nicht. Also ich meine, jetzt muss man dazu sagen, er war also auch 1,90 Meter, gute 100 Kilo, gut dabei. Ich hätte ihn natürlich, ich meine, wie gesagt, ich bin auch nicht gerade schwach, ich hätte ihn natürlich wirklich... Also das war die Kurzschlussreaktion. Ist daraus resultiert, oder resultierte dann daraus, dass du dann letztendlich diesen Mann auch verlassen hast? Ja. Ja, das ja. Ja, ja, das ja. Was mich an dieser ganzen Sache eigentlich am schlimmsten getroffen hat, dass ich niemals für möglich gehalten hätte, dass ich sowas überhaupt tun kann. Dass du selbst auch Gewalt ausübst. Ne? Ja. Das hat die, also, die du wahrscheinlich ein Leben lang gegen Gewalt auch warst. Und, ja, also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ja. Und das hat mich so erschrocken. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil sich da so viel aufgestaut hat und so viel Verletzung und Demütigung vielleicht vorweggegangen ist, dass man dann so reagiert. Ne? Aber ich finde es trotzdem heute noch, deshalb, also ich wurde also ganz unruhig, als dieses Thema da aufkam. Weil das sind manchmal dann so Situationen, wenn ich halt dran denke, wo ich das heute noch manchmal, ich meine, ich weiß, dass es passiert ist, wo es mir aber selber noch manchmal schwerfällt. Da kommst du dir selbst fremd vor, ne? Wenn du daran denkst, ja. Ja, total. Ja. Total. Klar, also, ich meine, ich habe zwar heute auch noch manchmal, dann könnte ich vielleicht einen Teller an die Wand klatschen oder so, aber das mache ich dann doch nicht, weil dann muss ich es aufräumen. Das finde ich auch nicht gut. Aber dass man wirklich, ich meine, ich hätte den wirklich ernsthaft verletzt. Natürlich, jetzt die Wirbelsäule. Diese Vorstellung alleine schon, wenn das hätte ich meine, Streit hin, Streit her, das gönnt man seinem ärgsten Feind nicht, aber... So, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Ja. Ich hoffe, es geht dir heute besser. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Ja. Und alles Gute. Danke. Tschüss, Claudia. Tschüss. Monika, 36. Ja, hallo, guten Abend oder guten Morgen. Sagen wir mal guten Morgen. Guten Morgen, ja. Was hast du zu erzählen in Sachen Kurzschluss? Ja, ich habe eine ganz schlimme Kurzschlussreaktion begangen. Das ist jetzt 5 Jahre her. Ich hatte damals eine Psychose und bin in der Psychiatrie gelandet. Und nachdem ich entlassen worden bin, wurde ich schwer depressiv. Und ich hatte damals 2 Kinder, die waren bei meinen Eltern. Und meine Eltern haben sich ganz tags um die Kinder gekümmert. Ich hatte die Kinder gar nicht mehr zu Hause. Und dann hatte ich immer das Gefühl, die nehmen dir die Kinder weg, die nehmen dir die Kinder weg. Ja. Ich war auch damals nicht so gut in ambulanter Behandlung. Wie alt waren die Kinder? Die Tochter war 2,5 und der Sohn war 5. Ja. Und dann an einem Sonntag waren die Kinder bei uns zu Hause, also bei meinem Ex-Mann und mir. Und dann habe ich unter einem Vorwand meinen Ex-Mann weggeschickt und habe die Badewanne volllaufen lassen, habe die Kinder in die Wanne gesetzt und habe einen Föhn in die Badewanne geschmissen und bin selber auch in die Badewanne rein. Ich wollte mit den Kindern zusammen meinen Frieden haben und mit meinen Kindern sterben. Du hast einen Föhn in die Wanne geworfen und die Kinder saßen schon in der Wanne. Ja. Und du bist dann reingestiegen. Ja. Und du lebst noch. Ja, ich weiß nicht wieso. Und die Kinder leben auch hoffentlich. Nein, die Kinder sind tot. Und ich hatte ein Elektrotrauma, also das weiß ich nur von den Gutachten. Ich kann mich ja danach an nichts erinnern. Moment mal. Und habe mir auch noch die Pulsadern aufgeschnitten und bin dann in die forensische Psychiatrie gekommen. Moment mal, langsam. Ja. Langsam. Die Kinder sind tot. Ja. Die sind durch diese Aktion gestorben. Ja. Die waren sofort tot in der Badewanne. Ja. Wie lange ist das hier? Fünfeinhalb Jahre. Und ich habe gedacht, das ist das Ende der Welt. Ich war nur noch Torso amputiert und das war die Hölle. Also ich sage heute, das war das Fegefeuer auf Erden. Und ich habe so gute Freunde gehabt und auch Arbeitskollegen, die sich um mich gekümmert haben und ganz langsam mich aus diesem, ja, in diesem Buch, wenn Mütter trauern, wird das so wie ein Vulkanausbruch beschrieben. Alles ist voll Lava und alles ist tot. Und so war das auch in mir. Und so ganz langsam ist dann wieder Vegetation entstanden. Und heute lebe ich in Anführungsstrichen normal, alleine, aber... Wie denkst du denn heute über diese Tat? Ja, für mich abgeschlossen ist das nicht. Ne? Ich bin auch immer noch in therapeutischer Behandlung. Das waren deine Kinder? Ja, und ich habe sie geliebt, wie jede Mutter ihre Kinder liebt. Und in diesem, ich sag mal vorsichtig, kranken Kopf habe ich gedacht, du tust das Beste, wenn du mit ihnen gehst. Also du bist dann in die Psychiatrie eingewiesen worden? Ja, ich habe danach auch noch Selbstmordversuche gemacht. Es gab eine vermutlich eine Gerichtsverhandlung und man hat dich dann für nicht zurechnungsfähig. Ja, schuldunfähig erklärt. Ich bin völlig erschüttert, was du erzählst. Und wundere mich schon, ich meine, du hast wahrscheinlich eine Tortur in Sachen Psychologie und Psychiatrie hinter dir. Ja. Dass du das doch so ganz... relativ normal so erzählen kannst, wie als wäre es nicht so dramatisch, wie es eigentlich ist. Ja, es ist sehr viel Zeit seitdem vergangen. Naja, 5 Jahre finde ich nicht so viel eigentlich. Ja, mit der Auflage, dass man jede Woche ein Therapiegespräch führt. Und ja, ich war eigentlich vorher auch eine Kämpfernatur, dass ich da überhaupt ich habe es für mich nicht erklärt, warum und wieso. Empfindest du dich heute immer noch als psychisch krank? Ja. Mhm. Nicht in dem Sinne, dass ich psychotisch wäre oder so. Aber die Angst ist schon da, die Psychose könnte wiederkommen. Mhm. Ich habe für mich ausgemacht, es kann nie mehr so schlimm werden, wie es war. Ne? Man hat dich als unzurechnungsfähig eingestuft. Ja. Das ist so die Außenwelt, die hat das so beurteilt. Mhm. Wie siehst du es denn? Siehst du dich als Mörderin deiner Kinder? Ja. Und ich rede viel mit meinen Kindern, also diese Zwiegespräche, und versuche immer rüberzubringen, dass ich trotzdem das Beste wollte und ich wünsche mir irgendwann, im Moment bin ich bestimmt nicht selbstmordgefährdet, aber dass ich ihnen nochmal begegne. Wenn ich irgendwann mal gestorben bin und dass da irgendwo ein bisschen Verstehen in Anführungsstrichen ist, auch wenn das sehr schwer ist. Ne? Du führst Zwiegespräche mit den Kindern. Ja. Verzeihen dir deine Kinder in diesen Zwiegesprächen diese Tat? Ja. Manchmal ja, manchmal nein. Gehst du auch zu den Gräbern der Kinder? Ja. Sprichst du da auch mit denen? Am Grab nicht, nein. Mhm. Meine Kinder sind nicht auf diesem Friedhof. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Mhm. Ich durfte ja damals nicht zur Beerdigung. Mhm. Und irgendwie ist es schon der Platz, wo sie sind, aber für mich sind sie immer da, wo ich bin. Sie begleiten mich auch immer noch. Ich konnte auch sehr lange keine Fotos ansehen. Und heute habe ich wieder Fotos von ihnen hier in der Wohnung. Ne? Entstand nach dieser Tat und nachdem du das begriff, wie lange hat es eigentlich gedauert, bis du das begriffen hast, was du da angerichtet hast? Also, ich war nicht so geistig weggetreten. Ich habe auch im Funkwagen, ich bin ja mit dem Krankenwagen dann weggefahren worden und die Forensik war weiter entfernt und da habe ich schon Funksprüche gehört. Wie Funksprüche? Der Junge lebte noch. Ach so. Der ist wiederbelebt worden, war dann im Koma und sie sprachen immer davon, dass ein Kind überlebt hätte. Und ich habe mich aber nicht getraut zu fragen, welches Kind überlebt hat. Und da habe ich dann auch noch die ganze Nacht mit zugebracht, bis ich mich am nächsten Morgen getraut habe zu fragen. Also mir war schon bewusst, die Kinder sind tot. Der Junge war dann auch tot. Hat sich dann bei dir so eine Art Selbsthass auf dich, also Selbsthass entwickelt? Ja, ja. Es ist ja etwas in dir, was für dich auch ganz fremd war, zumindest, oder vielleicht immer noch ist, was das bewirkt hat. Man leidet unheimlich unter diesen Schuldgefühlen, ne? Und man fühlt sich gar nicht mehr als Mensch. Ich meine, in diesen Psychiatrien sind ja die unterschiedlichsten Täter. Und ich habe gedacht, alle haben eine mildere Straftat begangen als du. Es gibt nichts Grausameres als eine Mutter, die sich an ihren eigenen Kindern vergreift. Hast du heute noch Kontakt zu deiner Familie? Ja. Wie stehen die denn zu dir? Also meine Eltern hatten die ersten Jahre keinen Kontakt zu mir. Es hat sich aber wieder eingerenkt und mit meinen Schwestern komme ich gut zurecht, ja. Es gibt also da niemanden in deinem direkten Umfeld, der dir richtig schwere Vorwürfe macht? Nein. Hast du das Gefühl, dass du eine Schuld trägst, die du, solange du lebst, nie loswerden wirst? Nein, das Gefühl habe ich nicht mehr. Das hatte ich lange, aber jetzt nicht mehr. Könntest du dir vorstellen, nochmal Kinder zu haben? Nein. Nein. Warum nicht? Das ist ja irgendwie ein Ersatz und das wollte ich nicht. Wie lebst du heute? Ich lebe normal. Ich arbeite den ganzen Tag. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite in der Behörde, ja, im Büro. Und da habe ich auch super Arbeitskollegen. Wissen die um deine Vergangenheit? Die wissen das? Ja. Und wie gehen die damit um? Es ist kein Thema, um es mal so zu sagen. Als ich vor 3 Jahren anfing, war die Führungsspitze informiert. Und dann habe ich einige Kollegen mit eingeweiht, weil ich auch sehr harte Zeiten hatte. Wenn Publikumsverkehr war und es kamen Leute mit kleinen Kindern, kamen mir die Tränen. Ich konnte nicht, ich musste rauslaufen. Und irgendwo wussten die das nicht einzuordnen. Die wussten, die Frau war in der Psychiatrie. Aber nicht die Sache mit den Kindern. Und das habe ich dann nach einigen Wochen erstmal einer Kollegin, mit der ich sehr viel zu tun hatte, erzählt. Und die sagte, hör mal, ich wusste das schon. Es stand ja auch in der Bild-Zeitung. Und die Welt ist klein. Und es gibt niemanden in dem Kollegenumfeld, der dich schneidet deshalb? Oder der dir Vorwürfe macht? Doch, es gibt auch im Freundes- und Bekanntenkreis jemanden, der mich schneidet, aber damit kann ich sehr gut leben. Der steht auf, wenn ich mich in seine Nähe setze. Du lebst alleine? Ja. Ja. Ist es so, wenn du dann von der Arbeit kommst und in deine Wohnung, ist eigentlich immer Thema diese Tat und die Kinder? Nein. Nein. Du kannst also auch davon wegschalten, abschalten? Ja. Hast du den Eindruck, dass du immer besser davon wegschalten kannst? Ich habe, wie gesagt, sehr gute Freunde und auch einen guten Therapeuten. Ne? Du bist also nach wie vor noch in ambulant therapeutischer Behandlung? Ja. Ja, sehr, sehr erschütternd, was du erzählt hast. Aber ich danke dir auch für deine Offenheit, dass du das hier erzählt hast bei mir. Ich habe das in erster Linie deshalb erzählt. Da hat vor 2 Wochen die Regina angerufen mit ihrem Sohn, der von dem LKW-Fahrer. Ja. Und da hatte ich auch die ganze Nacht versucht. Wenn sie sich so reinhängt und immer nur an dieses Kind denkt und das lebende Kind vergisst, dann macht sie einen großen Fehler. Ich habe auch Kinder in meinem Umfeld, die wieder sehr positiv auf mich zugehen. Und irgendwo leben meine darin weiter. Jetzt muss ich mich von dir verabschieden. Die Sendung ist zu Ende. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Wiederhören. Ja. Tschüss. In der Technik Annette Bastian. Morgen offene Telefon-Talkshow. 1 Uhr. Radio 1 live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin. Ciao.